Treiben wir das Leben spiel. Gerade das, was unabwendig fruchtet unserem Spott als Ziel. Das Leben besser kennen, wenn du uns verstehst. Wenn du uns verstehst. O schauerliche Lebenswirr. Wir hängen hier am roten Zwirn. Die Unke unkt, die Spinne spinnt und schiefe Scheitel kämmt der Wind. Da graut's, da braut's, da blau. Ein Hecht vom heiligen Anton bekehrt, beschloss samt Frau und Sohn am vegetarischen Gedanken moralisch sich empor zu ranken. Er aß seit jenem nur noch dies. Seegras, Seerose und Seegris. Musik. gris, gras, rose, floss, o graus, entsetzlich. Wieder hinten aus, der ganze Teich ward angesteckt, 500 Fische sind verreckt. Doch Sankt Anton gerufen eilig, sprach nichts als heilig, heilig, sank und ward nimmer gesehen. Dinge gehen vor im Mond, wie das Kalb selbst nicht gewohnt. Fuhle Mond und Wundermin schwiegen heulend auf den Knien. Heulend fletschen sie die Zähne auf der schwefligen Hyäne. Aus den Kratern aber steigt Schweigen, das sie überschweigt. Dinge gehen vor im Mond, die das Kalb selbst nicht gewohnt. schlägt es Mitternacht im Land. Es lauscht der Teich mit offenem Mund. Ganz leise sich auf im Rohr. Der Moosfrosch lugt aus seinem Moor. Der Schneck horcht auf in seinem Haus. Desgleichen die Kartoffelmaus. Das Irrlicht selbst macht Halt und rast auf einem windgebrochenen Ast. Die Gegenbrüder wehen im Wind, im fernen Dorfe schreit ein Kind. Zwei Maulwürfe küssen sich zur Stund, als ein Nachtmahr seine Fäuste ballt. Dieweil ein später Wanderstrumpf sich nicht verlief in Teich und Sumpf. Der Rabe Ralf ruft schaurig. Zwölf Elf senkt die linke Hand und wieder schläft das ganze Land. Es glänzet auf unserm Span, o selige Epoche. Ein Helmlein will zum Lichten nahen, aus einem Astwurmloche. Ist beinah, ich wäre wer, der ich doch nicht mehr bin.